Während der nächsten Jahrhunderte wird die westliche Haltung zum Orient weiterhin oszillieren. Je nach Stärke der gerade vorherrschenden Bedrohung schwingt das Pendel zwischen Verteufelung und Abscheu einerseits und Bewunderung sowie Begehren andererseits hin und her. Eine umfassende Orientalismusmode, die sich an der Türkei orientierte, leistete sich der Westen jedoch erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts, nachdem die Türken vor Wien 1683 endgültig zurückgeschlagen worden waren. Damals begann man für Kaftane, Türkise, Ottomanen und die Märchen aus Tausend und einer Nacht zu schwärmen. Man entwickelte den universitären Orientalismus als Sprachwissenschaft und man bewunderte die gut funktionierende osmanische Staatsform der Despotie. Im Geist der Aufklärung, die allen Völkern mit Humanität begegnete und ihnen das Allgemeinmenschliche zugestand, komponierte Mozart seine Entführung aus dem Serail, verfasste Voltaire seine orientalischen Dramen. Nach dem erfolglosen Ägyptenfeldzug Napoleons, in dessen Gefolge immerhin 167 Künstler und Wissenschaftler in das Reich Alexanders des Großen und Kleopatras eindrangen, um es zu vermessen und sein mythisches Geheimnis in die rationalisierte europäische Welt einzubringen, brach sich dann die romantische Orientpassion Bahn. Im Zeitalter Ludwigs des 14. war man Hellenist, jetzt ist man Orientalist, bekannte Victor Hugo, programmatisch 1829 im Vorwort zu seinen Oriental, einer Gedichtsammlung. 1830, also ein Jahr später, besetzten die Franzosen Algier, 1881 Tunesien und 1912 Marokko. Seit dem Jahr 1820 hatten die Briten begonnen, sich am Persischen Golf auszubreiten. Und von 1882 an hatten sie Ägypten unter britische Schutzherrschaft gestellt. Im Gefolge dieser kolonialen Eroberungen entwickelte sich im 19. Jahrhundert der Orient zu Europas kollektiven Tagtraum, zum Herzstück der exotischen Wunschfantasien. Zahllose Schriftsteller, Maler und Touristen bereisten Nordafrika. Delacroix begleitete 1832 eine offizielle Gesandtschaft nach Marokko. Nach ihm kamen Alphonse de Lamartine, Théodore Chassériot, Gérard de Nerval, William Thackeray, Hermann von Kückler-Muskau, Théophile Gautier, Alexandre Dumas und, im Jahr 1849, Napoleons heroische Route persiflierend, Gustave Flaubert und sein Freund Maxime Ducamp. Viele andere sollten bis ins 20. Jahrhundert hinein noch folgen. Pierre Loti, Isabelle Eberhardt, Paul Bowles, Michel Leiris, Elias Canetti oder Claude Ollier, um nur einige Namen aufzuführen. Im 20. Jahrhundert jedoch erschütterten die beiden Weltkriege und die Befreiungskämpfe der ehemals Kolonisierten das ethnozentristische Weltbild Europas und seinen spezifischen Orientalismus. Der Orient entzauberte sich nachhaltig.